Gern möchte euch ein Teil von den Leuten der Schrift in die Irre führen, aber sie führen nur sich selbst in die Irre, ohne es zu merken.